Deutschlandfunk. Nachtradio. Weiter geht's mit der zweiten Soundcheck-Stunde mit frühen Songs der Bee Gees. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. I do not need you, nor do I listen to the words you say. Strongly I heed you, but every promise seems to fade away. Who is the clown that walks in the steps of my shadow? Is it the what he can but never does it right? How can I prove there is no reasoning or asking why? Only to prove I love you deeply. Sun in my eye. Who is the clown that walks in the steps of my shadow? Is it the man who does what he can but never does it right? How can I prove there is no reasoning or asking why? Only to prove I love you deeply with the sun in my eye. I love you deeply sun in my eyes. I love you deeply with the sun in my eyes. Im Februar 1968 kam die zweite in England produzierte Bee Gees LP in die Charts. Das Album hieß Horizontal und gerade war daraus With the Sun in My Eyes zu hören. Das Orchesterarrangement stammte, wie bei fast allen Bee Gees Songs bis 1972, von Bill Shepherd, einem Engländer, den die Gibb-Brüder schon Mitte der 60er Jahre als Tonmeister und Produzenten in Australien kennen und schätzen gelernt hatten. Shepherd war nur kurze Zeit in Australien tätig, früher hatte er in England mit dem legendären Produzenten Joe Meek zusammengearbeitet. Als die Bee Gees 1967 in England ihre Karriere fortsetzten, erinnerten sie sich an die guten Erfahrungen mit Shepherd und engagierten ihn als Orchesterarrangeur und Leiter. Die LP Horizontal kam wie gesagt im Februar 1968 in die Charts, einen Monat später schon die nächste Single mit zwei neuen Songs. Die A-Seite Jumbo war schon in der ersten Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk zu hören, hier ist die B-Seite der Single The Singer Sang His Song. Bye. hörbar, eine Originalsingle aus dem Jahr 1968, drehte sich gerade auf einem der Plattenspieler hier im Studio des Deutschlandfunks. Die Bee Gees mit The Singer Sang His Song. Die Bee Gees waren 1967 und 68 ein Quintett. Neben den drei Gibb-Brüdern waren der Drummer Colin Peterson und der Gitarrist Vince Maloney mit dabei. Morris Gibb spielte den satten Bass und er hat oft betont, wie viel er von Paul McCartney gelernt hatte, indem er einfach den alten Beatles-Platten zugehört hatte, in Australien damals schon. Ausschließlich um Songs aus der Frühzeit der Bee Gees geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge. Ein halbes Jahr nach der Horizontal-LP kam schon die nächste Bee Gees-LP in die Hitparaden. Im August 1968 war das. Idea hieß und heißt die Platte und daraus jetzt ein Song über Impressionen aus dem Londoner Stadtteil Kilburn. Ich bin ein Vogel, schau, wie ich vorbeitreibe, mit meinen Federn voller Kraft. Ich lache, während die Stunden langsam vorbeiziehen. Das könnte alles bedeuten. Ich bin eine Straße und sehe den Leuten beim Gehen zu. Ich höre zu und ihre Unterhaltungen fangen an zu glänzen. Dann höre ich alles. Kilburn Towers. Watch me go drifting by. With my feathers of power, I laugh as the hours go slowly by. That could mean everything. I am a street, watching the people walk. As I listen, their conversations glisten as they start to talk. Then I hear everything. Little White Joe, me and Kilburn Towers. As we sit on the hill and we drink and we swill till the early hours. Then I am everything. Little White Joe, me and Kilburn Towers. That could mean everything. Little White Joe, me and Kilburn Towers. As we sit on the hill and we drink and we smell till the early hours. Then I am everything. Little White Joe and me and Kilburn Towers. Little White Joe. Das war ein lateinamerikanisch angehauchter Song vom 68er Bee Gees Album Idea. Kilburn Towers heißt der Song und wenn ich die 12 Zeilen Text richtig verstanden habe, wird da so etwas wie eine Erfahrung von Allverbundenheit beschrieben. Die zum Teil rätselhaft bis kuriosen Texte der Bee Gees aus dieser Zeit könnten zu Spekulationen über den Einfluss von illegalen Drogen Anlass geben, aber es gab auch schon seltsame Bee Gees Lyrics, bevor die Bee Gees in die Londoner Szene eintauchten. 1997 erklärte Morris Gibb dem Daily Express, in den 60er Jahren nahm jeder Drogen, wir auch, aber wir hatten unsere Grenzen, LSD oder Heroin nahmen wir nie. Marihuana haben wir geliebt, weil es uns half, kreativ zu sein, aber wir waren jungfräulich im Vergleich zu anderen. Ich kann mich an eine Unterhaltung mit John Lennon erinnern, bei der ich nicht mitkriegte, dass er auf einem LSD-Trip war. Ich dachte bloß, dass er eine sehr lebendige Fantasie hat. Ein anderes Mal war ich in einem Club und wunderte mich, weil die Beatles sich alle eine Zigarette teilten. Solche Greenhorns waren wir damals. Thank you. I should go. Doesn't matter what your name is, I can do a million things to you. No explanations, sexual patience, most of the nation's doing it too. Das waren zwei Songs von dem Doppelalbum Odessa. Das Album erschien damals in einem aufwendigen roten Samtcover, spätere neue Auflagen sparten sich den teuren Gag. Und bei der ersten Nummer klingt der Begleitrhythmus, als ob es sich um einen King-Song handelt, Immerhin ist einer der Charaktere des Songs eine Person, die etwas Illegales zu haben scheint, was jemand anderes wiederum dringend benötigt. Whisper, Whisper heißt die untypische Bee Gees-Nummer und danach gab es das verstörende I Laugh in Your Face. Ich lache in dein Gesicht. Als das Odessa-Album im Februar 69 in die Charts kam, waren die Bee Gees nur noch zu viert. Vince Maloney war ausgeschieden und noch im selben Jahr entschloss sich Robin Gibb zu gehen. Robin Gibbs drei erste Solo-Singles erschienen damals 1969 und 1970 und sein Soloalbum Robin's Rain. Just like you. December I knew you. Now as I sit on the sand hill, I sing our song to the sea. The sky was blue and I want you. Now as I look out my window, I see the world carry on. Solo-Singles von Robin Gibb, veröffentlicht kurz hintereinander Anfang 1970. Zuerst One Million Years und gerade der Walzer mit Mandoline, das war August, Oktober. Und beide Nummern kurioserweise mit einer Mischung aus gewohnt dick aufgetragenem Orchesterarrangement und einer kleinen billigen Rhythmusmaschine. And the love inside. Man könnte meinen, es handelt sich bei der letzten Nummer um einen raren Beatles-Outtake aus der Zeit von Magical Mystery Tour oder Strawberry Fields Forever oder I'm the Walrus. Tatsächlich war der Sänger, der sich so täuschend echt wie John Lennon anhörte, B.G. Morris Gibb. Im August 1969 war er den Musikern der von ihm produzierten Band Tintin im Studio und nahm mit diversen Gästen diese Beatles-Parodie auf. The Fat wurde die Phantomband genannt, die Single Have You Heard erschien 1970 und wurde im Jahr 2004 auf einer Compilation mit lauter Bee Gees Coverversionen wiederveröffentlicht. Diese Compilation heißt Maybe Someone Is Digging Underground. Tomorrow, hello there. Is there any yet? Can you slow me down? Can you believe that what you see could never ever be so real somehow? Down to earth, my merry man, there's some help needed here and you're there. You can see if you stand on your chair. Do you really care? Have you time to learn? Could you believe that what you read 1,000 pages couldn't tell you why? Down to earth, my merry man, there's some help needed here and you're there. You can see if you stand on your chair that there's millions and millions and millions and millions of people like you. That there's millions and millions. Ausschließlich frühe Songs der Bee Gees gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade nochmal Perlen in einer Trilogie mit Songs aus den Jahren 1967 und 68. Los ging's mit World, einer Single aus dem Jahr 1967. Danach gab's den Titelsong des 1968 veröffentlichten Albums Horizontal und gerade eben, das war ein Track vom 68er Album Idea, Down to Earth. Es soll in dieser Stunde natürlich nicht nur Musik von den Bee Gees zu hören sein, sondern auch Songs von den Bee Gees in Coverversionen. Und es gibt diverse, die sich die Songs der Bee Gees ganz zu eigen gemacht haben. Started a joke which started the whole world crying. Oh, had I only seen that the joke was on me. I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, had I only known that the joke was on me. Started the whole world that the joke was on me. Nobody understands. face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind. And I'm so blind, so blind. I'm a woman. Can't you see what I am? Songs aus der Frühzeit der Bee Gees geht so langsam zu Ende. Das waren gerade Coverversionen, mit denen etwas ganz Neues und Eigenes aus den Songs der Bee Gees gemacht wurde. Richie Havens sang I Started a Joke im Jahr 1970. Nina Simones stellare Versionen von Morning of My Life und Somebody to Love sind aus dem Jahr 1969. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Und zum Schluss noch Janis Joplin live beim 69er Woodstock Festival, erneut mit Somebody to Love. Okay. There's a light, some kind of light. Never. And it never shone on me, no, no. Babe, and I won't. And I want my whole life to be live with you, babe. It's what I want. Oh, I want to be living, loving you. There's a way. Ooh, everybody say you can do anything. You can do anything. Be to God.